Sagt ihm, er müsste ein Seidenhemd nähen. Thymian ist da und auch Rosmarin. Ohne das Hemd mit dem Garn zu berühren, nur so kann er seine Liebste sehen. Gehst du heute hinunter zum See? Thymian ist da und auch Rosmarin. Grüßt das Mädchen vom Ufer von mir. Sie war meine Liebste, doch ich musste ziehen. Thymian ist da und auch Rosmarin. Mit Kraft zwischen Ufer und Wellen bestehen. Nur so kann er seine Liebste sehen. Gehst du heute hinunter zum See? Thymian ist da und auch Rosmarin. Grüßt das Mädchen vom Ufer von mir. Sie war meine Liebste, doch ich musste ziehen. Thymian ist da und auch Rosmarin. Und die Ente mit Seilen aus Heidekraut schnüren. Nur so kann er seine Liebste sehen. Gehst du heute hinunter zum See? Thymian ist da und auch Rosmarin. Grüßt das Mädchen vom Ufer von mir. Sie war meine Liebste, doch ich musste ziehen.